jetzt ein Lied vom Arm, vom Schuh, vom Bein und vom Floh. Links ein Arm und rechts ein Arm, ist links mal warm und rechts mal warm. Doch am meisten wärmen Pullis mit zwei Ärmeln. Doch am meisten wärmen Pullis mit zwei Ärmeln. Das habt ihr jetzt schön gesungen. Sein Schuh passt links im Nu, passt rechts im Nu. Doch am besten pesseln Schuhe, die nicht nässeln. Doch am meisten pesseln Schuhe, die nicht nässeln. Glaub es oder glaub es nicht, was der kluge Kobold spricht, ist doch wirklich sonnenklar. Alles, was ich rein, ist wahr. Das habt ihr jetzt schön gesungen. Links ein Bein und rechts ein Bein, steht links allein, steht rechts allein. Doch am besten stehen Beine, die nicht gehen. Doch am besten stehen Beine, die nicht gehen. Was Komisches ist das? Glaub es oder glaub es nicht, was der kluge Kobold spricht, ist doch wirklich sonnenklar. Alles, was ich rein, ist wahr. Jetzt kommt ein Flohgedicht. Links ein Floh und rechts ein Floh, macht links nicht froh und rechts nicht froh. Doch am frohsten mechen Flöhe, die nicht stechen. Doch am frohsten mechen Flöhe, die nicht stechen. Glaub es oder glaub es nicht, was der kluge Kobold spricht, ist doch wirklich sonnenklar. Alles, was ich rein, ist wahr. Hey, jetzt kommt noch eine Strophe. Links ein Wurm und rechts ein Wurm, tanzt links enorm und rechts enorm. Doch am besten tänzeln Würmer, die nicht schwänzeln. Doch am besten tänzeln Würmer, die nicht schwänzeln. Glaub es oder glaub es nicht, was der kluge Kobold spricht, ist doch wirklich sonnenklar. Alles, was ich rein, ist wahr. Glaub es oder